Der letzte Detektiv. Eine Science-Fiction-Krimiserie von Michael Kosa. Heute Blackout. Ich wachte auf. Wie jeden Morgen. Soweit nichts Besonderes. Aber wenn ich aufwache, liege ich im Bett. Normalerweise. Diesmal nicht. Diesmal lag ich im Eingang eines Hauses. An einer Straße. War ich schon mal auf der Straße aufgewacht? Ich konnte mich nicht erinnern. Ich konnte mich an nichts erinnern. An gar nichts. Ich richtete mich auf, kam auf die Beine, sah mich um. Viele Fahrzeuge auf der Straße. Und Menschen. Menschen über Menschen. Alle in Bewegung. Eifrig, zielstrebig, leicht verblödet. Ich stand nur da. Nicht eifrig, auch nicht zielstrebig. Aber verblödet. Nicht nur leicht, völlig. Total. Ich wusste nichts mehr. Ich wusste nicht, wo ich war. Nicht, wie ich hergekommen war. Und vor allem nicht, wer ich war. In meinem Kopf gab es nichts als Nebel. Der Nebel fing an, sich zu lichten. Langsam. Sehr langsam. Mir fiel was ein. Ich war Jonas. Nur Jonas. Frage, wer war Jonas? Ich erkannte das Haus, vor dem ich stand. Hier wohnte Jonas. Ich ging rein. Am Lift hing ein Schild, vorübergehend außer Betrieb. Der Lift war kaputt. Wie immer, fiel mir ein. Also Treppen steigen. Viele Treppen. Bis zum 16. Stock. Dann durch einen dunklen Gang. Zu einer Tür mit Messingschild. Jonas stand drauf. Nur Jonas. Ich griff in die Tasche. Ich holte ganz selbstverständlich einen altmodischen Schlüssel raus. Und gar nicht selbstverständlich einen Zettel. Darauf stand geschrieben: Sie sind Jonas. Nur Jonas. Der letzte Detektiv. Sie sind in Lebensgefahr. Tauchen Sie unter. Ich schüttelte den Kopf und steckte den Schlüssel ins altmodische Türschloss. Oh, Jonas, wohin bist du entschwunden? Du gingst hinfort und niemals kehrst du wieder. Lieb war er mir und wert und teuer. Auch wenn er unter uns gesagt ein Hohlkopf war, eine mentale Schlaftablette, ein veralterter Bio-Brain. Kurz, nur ein Mensch. Ja, sei's drum. Er war ein Mensch, nehmt alles nur in allem. Wann werden wir wohl seinesgleichen sehen? Oh nie, oh nimmer, oh nimmer mehr. Schulz. Der Radau in meinem Büroapartment war Sam. Das wusste ich. Aber ich wusste nicht, wer oder was Sam war. Na, wer schon? Dein allzeitgetreues Computerlein ist dato verwaist und verlassen. Doch nunmehr, Hosianna, Halleluja, Heureti, ist er zurück, der Jonas, der Letzte, der Detektiv, der Meinige. Sammy ist wiederum bevatert, bemuttert, beonkelt, betante, beschwiegermuttert, Richtig, ja. Sam war mein Computer. Ein gewaltiger Quassler vor dem Herrn. Ein kleiner Blechkasten auf Rädern. Unentbehrlicher Begleiter und Ratgeber. Warum war er nicht in meiner Tasche? Und was war überhaupt los mit Jonas? Woher der Nebel in meinem Kopf? Die Löcher in meinem Gedächtnis? Ich wusste es nicht. Doch wozu hat der Mensch einen Computer? Was ist passiert, Sam? Hinfort ging er, mein Jonas. Wann? Am Tage vor diesem. Gestern? Präzis am 4. Juli anno 2014, da die Walduhr, Korrektur, da die alte Wanduhr schlug die 14. Stunde, die 5. Minute, die 16. Sekunde. Gestern, 2:05. Da habe ich das Haus verlassen, allein. Zur Gänze, Maestro, will sagen, ohne Sam. Von wegen dem vorausgegangenen Stromausfall und dem aus demselben resultierenden mangelhaften Ladezustand von derer Hoheit ergebenstem Computer. Denn merke, kommt nicht Saft aus Dose, geht Sams Kraft in die Hose. Bleib bei der Sache, Sam. Ich bin also weggegangen. Und dann? Ja, dann verging die Zeit. Der elektrische Strom kehrte wieder. Doch wer nicht zurückkam, war mein Herr und Meister. Sam ward unruhig, mit allerletzter Kraft rollte er zur Steckdose und sprach, einmal voll tanken, Chef, und wenn Sie schon dabei sind, können Sie auch gleich die Scheiben waschen. Scheiben? Was für Scheiben? Eine Assoziation, Sir. Eine Reminiszenz aus der dunklen Ära des Verbrennungsmotors. Bleib in der Spur, Sammy. Weiter. Weiter, jawohl. Es wurde Abend. Es wurde Nacht. Kein Mensch, kein Jonas. Sam raufte sich die Haare. Du hast keine Haare, Sammy. Zu Befehl, keine Haare. Überall hat Sammy nachgefragt. Alle relevanten Dateien hat er durchgecheckt. Putzeleistationen, Krankenhäuser, Irrenanstalten und gar Futeibel, Leichenschauhäuser. Sehr umsichtig, Sam. Ja, Schwalz und sonst. Denn welch Glück, er lebe doch alle Tage. Mehr oder weniger. Doch wie schaut er aus, mein Jonas? Blässlich, grünlich, gelblich, so recht käsig, chinesig. Und was hat er denn da im Kopf? Ja, was habe ich denn da im Kopf? Au! Druckstellen an der Denkerstirne, an den grauen Schläfen, am edlen Hinterkopfe desgleichen? Au! Ja, da auch. Aha! Am Kopf Druckstellen von angesetzten Elektroden, ferner Lücken im Gedächtnis, Sam, schwant was. Ach ja? Schwanensee, ein Wort nur, Memory Claw. Memory Claw? Was ist das? Das wissen gnädiges Fräulein nicht. Nie gehört, Sam. Oder vielleicht doch. Es schellt das Phone. Nun nimm's doch schon. Jonas, nur Jonas. Sie sind zurück? Gut. Was haben Sie erreicht? Auf dem kleinen Phonebildschirm erschien eine wunderschöne Frau. Wie Venus in der Muschel. Nur, dass die Anruferin was anhatte. Sehr schick sah sie aus. Sehr sexy. Ich kannte sie nicht, aber ich hätte sie gern gekannt. Bei ihr war es anders. Sie kannte mich. Und ich kannte sie, sagte sie. Aber natürlich kennen Sie mich, Herr Jonas. Jasmin Lamour. Gestern war ich bei Ihnen. Wenn Sie meinen. Und worum ging's? Um meinen plötzlichen Gedächtnisverlust. Den sollten Sie aufklären. Gedächtnisverlust? Wann waren Sie hier? Gestern, kurz nach 12. War sie, Kampel. Sammy ist Zeuge. Na, immer noch Mattscheibe? Dann horch mal zu und pass schön Obacht. Sie erzählten mir, was gestern Mittag bei mir abgelaufen war. Mit vereinten Kräften. Sam und die schöne Frau im Phon, Jasmin Lamour. Ihren Namen hatte sie noch gewusst. Und ihren Beruf. Kriegsreporterin in der Drittwelt. Ansonsten Fehlanzeige. Löcher im Gedächtnis. Lücken im Hirn. Und Druckstellen am Schädel. Sieh mal an. Als Chlor, gnädigste, wurden angezapft. Sehr wahrscheinlich. Ihr Verband am rechten Knie, Frau Lamour, sieht neu aus. Und professionell. Nur eine Hautabschürfung. Ich hatte einen kleinen Unfall, ich bin gestürzt. Auf der Straße. Das wissen Sie also noch? Ja, vorgestern. Am Van Dusenplatz. Und dann... Ja. Nichts mehr. Mehr weiß ich nicht. Hat man Sie in ein Krankenhaus gebracht? Ich weiß es nicht. Der Verband sieht ganz danach aus. Sam... Schon da, Gevatter. Piep. Im Bereich Van Dusenplatz nur ein einziges Krankenhaus. Professor Sauerbier Klinik, Schwerpunkt Neurologie. Na sowas. In Patientendatei keine Jasmin Lamour. Hätte mich auch gewundert. Die hinterlassen keine Spuren im Netz. Die? Memory Clower. Sagt Ihnen nichts, Frau Lamour? Nein. Erklär es ihr, Sammy. Kurz und knapp, wenn ich bitten darf. Bitte sehr, bitte gleich, bitte kurz, bitte knapp. Meine Daumen und Hirn, Korrektur, meine Damen und Herren, liebe kleinen Kinder, hochgeschätzte Festversammlung. Wir haben uns hier zusammengefunden. Sam! Okay, okay, okay, okay. Also, die illegale Entnahme individueller Gedächtnissegmente zwecks kommerzieller Verwertung Vulgo Memory Cloud stellt eine neuartige Aktivität gewisser mit technischem Know-how, krimineller Energie sowie ausgeprägtem Gewinnstreben ausgestatteter Mitbürger dar. Die Prozedur ist folgende. Das Gedächtnis von Menschen mit ungewöhnlichen Berufen und oder Biografien wird gesichtet. Besonders interessante Erlebnisse werden entnommen, elektronisch aufbereitet und in CD-Form verkauft an Menschen, die nicht den Mut oder die Voraussetzung aufweisen, selbst ein außergewöhnliches Leben zu führen und denen die übliche Kompensation mittels virtueller Realität zu langweilig ist. Dank Memory Cloud erwerben diese Menschen Pseudo-Erinnerungen, die ihnen jedoch durchaus konkret real gelebt erscheinen. Die Opfer bleiben mit entsprechenden Gedächtnislücken zurück. Das Abzapfen von Memory ist teuer und aufwendig. Man benötigt hierzu komplizierte neurologische Apparaturen, wie sie sich nur in gut ausgestatteten Kliniken finden. Ich verstehe. Was hat Ihr Computer? Total geschafft. Hab keinen Saft. Ich kann ihn nicht aufladen, wegen Stromausfall. Fertig, Sam. Gleich, Monsignor, einspielen von Memory-CDs und aufwendig über Spezialplayer und Modul am Schädel. Ende der Durchsage. Danke, Sammy. Und Sie glauben, Herr Jonas, dass mir so etwas zugestoßen ist? Todsicher. Ist doch ein hochinteressanter Beruf. Kriegsreporterin in der Drittwelt. Massaker. Gräueltaten am laufenden Band. Ich kümmere mich um Ihren Fall, Frau Lamour. Für 120 Euro pro Tag. Und Spesen. In Ordnung. Ich rufe Sie morgen an. Laserstrahler nicht geladen. Neurofreezer auch leer. Nehme ich also die gute alte Smith & Wesson. Was ich vorhabe, ich sehe mir dieses Krankenhaus mal an. Die Professor Sauerbier Klinik. In deinem Zustand, du bleibst schön hier. Und wenn es wieder Strom gibt, lädst du dich auf, okay? Das war gestern. Laut Sam und Jasmin Lamour. Und heute? Heute guckte Jonas blöd aus der Wäsche und konnte sich nicht erinnern. Was geschah in der Klinik, Herr Jonas? Weiß ich nicht. Euer Gnaden, Smith & Wesson? Habe ich nicht mehr. Warum nicht? Man hat Ihnen also auch das Gedächtnis gestohlen. Wie mir. Wissen Sie was, Herr Jonas? Wir tun uns zusammen. In einer Stunde bin ich bei Ihnen. Jonas war's recht. Sehr recht sogar. Ich wollte mein Gedächtnis zurück. So schnell wie möglich. Und Jasmin Lamour gefiel mir. Ihr Name fing mit J an, ein gutes Omen. Ich wartete auf sie und ließ Sam so lange überprüfen, was in meinem Gedächtnis fehlte. Das war gar nicht so viel, meinte er. Lediglich einige wenige Ihrer verehrlichen Fälle, oh Sherlock Holmes des 21. Jahrhunderts. Wie viel? Na ja, so rund 30 an der Zahl. 30? Und das nennst du wenig? Ach, wissen Sie, Boss, das Leben geht weiter. Ich sag dir was, Sammy. Ein Detektiv, der sich an seine interessantesten Fälle nicht erinnern kann, der ist keiner. Und? Da bist du eben nicht mehr Jonas, der letzte Detektiv. Bist du nur noch Jonas, der letzte? Halt die Klappe. Euch was kommt von draußen rein, holla, piep, Frau Lamour nehme ich an. Ach so. Herein. Was? Es war nicht Jasmin Lamour. Es war ein junger Mann. In altmodischem Business-Outfit, Nadelstreifen, Krawatte, Aktenkoffer. Versicherungsvertreter? Keineswegs, Herr Jonas. Sie sind doch Herr Jonas. Und wenn? Dann hätte ich was für Sie. Falls Sie daran interessiert sind, Ihr Gedächtnis zurückzuerhalten. Sind Sie das, Herr Jonas? Aber sicher. Fürsicht, Meister. Denn Sie sprach Zara Leander. Ach, sei still, Sam. Sehen Sie, Herr Jonas, hier in meinem Aktenkoffer habe ich Ihre ganz spezielle individuelle Memory-CD. Sie brauchen sie nur über ein Modul in Ihr Hirn einzuspielen. Achtung, er hat eine Waffe! Eine Waffe, keine Memory-CD. Eine Kurz-MP von Keckler und Hoch, Typ SW7. Er zog sie aus dem Koffer, richtete sie auf Jonas. Der reagierte nicht. Zu dösig und mitgenommen. Aber da war ja noch Sam. Sam, der Unentbehrliche. Er heulte wie eine Sirene, rollte blitzschnell an, fuhr eine Zange aus und kniff den Kerl in die linke Wade, direkt über der schwarzen Perlensocke, was den erheblich irritierte. Er schoss vorbei. Und bevor er nochmal zielen und abdrücken konnte, hatte ich mich bekrabbelt. Ein kurzer Tritt gegen den Arm. Er ließ die MP fallen. Jonas fing sie auf. Das veranlasste ihn, sich zu empfehlen. Schnell, über den Gang die Treppe runter. Ich ließ ihn laufen. Immer mit der Ruhe, Sam. Zum Beißen habe ich dir die Zange eigentlich nicht gekauft. So ist's recht. Sam rettet sein erbärmliches Leben und er meckert. Und der Typ hat auch noch ganz scheußlich geschmeckt. Boah, richtig Widerloch. Du hast keinen Geschmackssinn, Sammy. Was ist los? Warum hat er auf mich geschossen? Weil das sein Job ist, du Dummi. Weil er zur Todesschwadron gehört. Siehe Outfit, siehe Waffe. Todesschwadron. Ach du liebes Jottchen, nicht mal das weiß er noch. Merke, die Todesschwadron ist die größte und solideste Profikiller-Firma in Bar Y. Fall Euroblues. Aber an denen können Hochwürden sich ja auch nicht erinnern. Profikiller. Wer hat die auf mich angesetzt, Sam? Und warum? Ja? Seien Sie vorsichtig. Die Todesschwadron ist hinter Ihnen her. Habe ich gemerkt. Wer sind Sie? Sie sind Jonas. Nur Jonas, der letzte Detektiv. Sie sind in Lebensgefahr. Tauchen Sie unter. Haben Sie mir den Zettel in die Tasche gesteckt? Tauchen Sie unter. Diesmal kein Bildfon. Der Schirm blieb dunkel. So dunkel wie die ganze Geschichte. Memory Clower. Profikiller. Und jetzt noch eine geheimnisvolle Warnerin. Wer war sie? Jasmin Lamour? Nein, Herr Jonas. Ich habe nicht vor 10 Minuten bei Ihnen angerufen. Warum fragen Sie? Nicht so wichtig. Was tun wir, Herr Jonas? Was schlagen Sie vor? Vielleicht sollte ich noch mal zur Sauerbierklinik. Dürfte der niedrig geborene Diener sich erfrechen, einen wohlgemeinten Ratschlag von sich zu geben? Dazu habe ich dich, Sammy. Schieß los. Da mein Meister sich im Vollbesitz seiner detektivischen und intellektuellen Fähigkeiten befand, besuchte er besagte Klinik zum ersten Male. Und dieser Besuch endete mit einem Desaster. Wie wird es ihm ramdösig und hirngelöcherten wohl bei einer zweiten Visite ergehen, hä? Ihr Computer hat recht, Herr Jonas. Hab ich immer. Also lassen wir die Klinik. Vorerst. Bis ich mein Gedächtnis wieder habe. Und wo, Herr Jonas, bekommt man Gedächtnisse jeder Art? Im Memory Center. Genau. Im Reservat. Das Reservat. Ich konnte mich vage erinnern. Im wilden Südosten von Babylon. Seit den Unruhen vor 15 Jahren eine Trümmerlandschaft. Und ein exterritorialer Bezirk, wo Polizei und Verwaltung nichts zu sagen haben. Wo sich alle festgesetzt hatten, die in Babylon unerwünscht waren. Freaks, Mutanten, Illegale. Wo es Klonfabriken gab, Stimshops und das Memory Center, ein ehemaliger Supermarkt. Relativ leicht zu erreichen, gleich hinter der Grenze, nicht weit vom Giganthotel. Jasmin kam mit. Jonas war einverstanden. Wenn die Erinnerung löcherig wird und die Welt unscharf, dann ist es gut, eine schöne Frau zur Seite zu haben. Außerdem war sie ja auch auf der Suche nach dem verlorenen Gedächtnis. Kriegsreporterin? Tut mir leid. Da habe ich momentan nichts am Lager. Sowas kommt selten rein und geht schnell wieder raus. Ist ja auch interessant, nicht? Und was sucht der Herr? Privatdetektiv. Detektiv? Sie meinen Kriminalpolizei? Ich meine Privatdetektiv. Privat. Ist schon klar. Nein, haben wir nicht. Seit ich hier arbeite, haben wir noch nie ein Privatdetektiv-Memory gehabt. Noch nie. Und wenn... Und wenn ich in den nächsten Tagen nochmal vorbeikomme, vielleicht kriegen Sie ja inzwischen was rein. Wenn wir was kriegen, dann haben wir schon eine Vorbestellung. Von einem Kunden, der alles kaufen will, was irgendwie mit Privatdetektiven zu tun hat. Wer ist das? Wie heißt er? Bedauere. Keine Namen, keine Auskünfte. Geschäftsprinzip. Tja, wäre die Dame vielleicht interessiert an einer Wärterin im Frauengefängnis? Oder an einer mesopotamischen Foltermagd? Ganz bestimmt nicht. Nun ja, ist ja auch nicht jeder Frau Sache. Und der Herr? Verunglückter Astronaut, Marskolonist oder Haremswächter im Sonderangebot? Danke. Fragen Sie ruhig mal wieder nach. Im Memory Center also Fehlanzeige. Was jetzt? Erstmal raus aus dem Reservat. So schnell es ging. Das war nicht sehr schnell, wegen Jasmin. Sie hatte Probleme mit ihrem Knie, die Hautabschürfung, der Unfall von neulich. Ab und zu musste sie Pausen einlegen. Soll ich sie tragen? Nicht doch, es geht schon. Ich bin gleich soweit. Achtung, Achtung! Auffälliger Luftverkehr! Helikopter aus Richtung Giganthotel! Geht uns nichts an, Sammy. Ja, das glaubst du, mein unschuldsvoller Engel. Remember the Alamo! Wir sagen Fall Euro-Dschungel. Euro was? Ach, vergiss natürlich. Dann spitz mal deine Lauscher, ja? Helikopter über Reservat bedeutet Gefahr. Ganz besonders, wenn er in unsere Richtung fliegt und seinen Suchscheinwerfer eingeschaltet hat. Vielleicht hast du recht, Sam. Hab ich immer. Jasmin, gehen Sie in Deckung! Der Scheinwerfer hatte uns erfasst. Wer immer im Helikopter saß, fing an zu schießen. Auf uns. Ziegelsplitter flogen durch die Luft. Jonas hockte hinter einem Geröllhaufen und schoss zurück. Mit der Keckler-Tochter, die er sich eingesteckt hatte. Für alle Fälle. Glas klirrte. Der Scheinwerfer ging aus. Gut so. Ich griff mir Jasmin und zog sie ins untere Geschoss einer Hochhausruine. Keine Sekunde zu früh. Der Helikopter knipste einen zweiten Scheinwerfer an. Und landete. Knapp 100 Meter entfernt. 3, 4, 5 Figuren sprangen raus. City-Anzüge, Aktenkoffer, MPs. Sie wussten, wo wir steckten, arbeiteten sich vor und schossen. 5 tote Schwadronneure gegen einen Jonas. Unfair. Daher kann ich sie nicht aufhalten. Lass dir was einfallen, Sam. Dann, denn wo denn was? Denn ist Sam ein Magier, eine Wundertüte? Wächst ihm ein Kornfeld auf der flachen Hand? Kornfeld wäre nicht schlecht. Da könnten wir uns verstecken. Meine Damen, mein Herr, seien Sie gegrüßt. Welche Freude, dass Sie meine bescheidene Behausung mit Ihrem hohen Besuch beehren. Wer war das? Wo war das? Da hinten, wo es ganz dunkel ist. Da leuchtet was. Jojo. 3 rote Augen. 1 über den beiden anderen. Ein Dreieck. Ein Warnschild. Dann trat der Sprecher ins Helle. Die Sprecherin, das Sprecher, ein nacktes Neutrum. Hellgrün, haarlos. Und dreieugig. Ein Mutant. Kein erfreulicher Anblick. Dennoch hochwillkommen. Wer in der Scheiße sitzt, greift nach jedem Strohhalm. Und nach jedem Mutanten. Wie es scheint, gibt es gewisse Probleme zwischen Ihnen und den Herrschaften dort draußen. So kann man es auch sagen. Die wollen uns umbringen. Wie unhöflich. Können Sie uns helfen? Nun, einerseits widerstrebt es mir zutiefst, mich in die Auseinandersetzungen mir Unbekannter einzumischen. Doch kann ich es andererseits keinesfalls zulassen, dass meine Besucher in meinem Salon gemeuchelt werden. Haben Sie die Güte, mir zu folgen? Wohin? Zum Dienstboten- und Lieferanteneingang. Zur Hintertür, wenn Sie so wollen. Bitte, sich ein wenig zu sputen. Die Zeit drängt und eine gewisse Beschleunigung wäre durchaus nicht unangebracht. Ich kann nicht laufen, mein Bein... Nehmen Sie Huckepack, Jasmin. Steigen Sie auf. Halten Sie sich gut fest. Ich steig auch auf. Es ging nach hinten, ins Dunkle. Was den Mutanten nicht störte, er hatte Leuchtaugen. Durch eine Falltür nach unten, in den Keller. Noch eine Falltür. Darunter ein tiefer Schacht. Am Rand rostige Metallklammern. Als der Schacht zu Ende war, weiter in der Horizontalen. Ein niedriger Gang aus roten Ziegeln. Hier roch es nicht gut. Ein alter Abwasserkanal, Fallunterwelt, weißt du doch, Jonas mein. Weiß ich nicht. Sam, weißt du doch. Entschuldigung, da soll es ja mal wieder voll in den Fettnapf gelatscht. Werden Sie uns verfolgen? Die unerquicklichen Herren mit den Maschinenpistolen? Ich wage es zu bezweifeln, meine Dame. Dazu dürfte es Ihnen denn doch an Wagemut und Entschlossenheit mangeln. Sie fürchten die Ratten, welche hier unten heimisch sind. Und die Lemuren, die Kannibalen. Mag sein. Jasmin hatte sich erholt. Sie konnte wieder laufen. Was Jonas das Leben leichter machte. Auch wenn er sich noch immer nicht erinnern konnte. Dafür war Sam da. Und für die zusätzliche Beleuchtung. Im Schein seines Lichtstrahls sahen wir, dass der Gang sich vor uns gabelte. Unser Führer wollte nach rechts. Meine Dame, mein Herr, folgen Sie mir. Lass ihn laufen, Chef. Wir halten uns links. Da geht's raus. Mitnichten, verehrter Computer. Sie unterliegen einem Irrtum. Der rechte Weg ist rechts. Für dich vielleicht, du nackter Laubfrosch. Nicht für uns. Indem, dass es rechts zur Lemurenhöhle geht. Direkte Mann in den kannibalistischen Kochkessel. Oh. Ja, da sollen wir rein. Genau das hat er vor, unser grasgrüner Freund. Ein sehniger Privatdetektiv und eine dünne Kriegsreporterin. Nicht gerade ein üppiger Festschmaus, aber besser als Luft und Liebe. Gell, du Kackfrosch? Die ungeheuerliche Unterstellung des verehrten Computers weise ich aufs Entschiedenste zurück. Lassen Sie sich nichts einreden, meine Dame, mein Herr. Kommen Sie mit mir. Lieber nicht. Sam kenne ich schon lange und Sie erst seit ein paar Minuten. Nicht so ungut. Vielen Dank für Rettung und Führung. Aber unsere Wege trennen sich. So long. Der Mutant verzog sich, muffig und mürrisch. Wir steuerten links, das war gut. Nach etwa 300 Metern ging's raus, durch ein Gully auf eine dunkle Straße. Irgendwo im babylonischen Osten. Verrammelte Häuser, finster, abweisend. Dazwischen altmodische blaue Neonbuchstaben. Zum Wasserloch, eine Kneipe. Sind Whisky und Sojakaff, genau das, was wir brauchten. Kein Sojakaff. Kein Whisky, nur Strohrum. Aus dem Automatenbohr, pfui Spinne und Spurgel. Nicht gerade üppig, aber besser als Luft und Liebe. Oder, Sam? Oh, Sam kennt nicht die Liebe. Sam trinkt nur Maschinenöl. Auch nicht viel schlimmer als dieser Rum. Jawohl, Jasmin. Mögen wir bald wieder im Besitz unserer Erinnerungen sein. Wenn wir auch noch keine Ahnung haben, wie wir das anstellen sollen. Begrüßen wir als Gastherrn... Janos. Nur Janos. Herrn Janos, den letzten Detektiv. Ruhe! Seid doch mal still, Leute! Was ist denn in dich gefahren, Sam? Ja, da im Holo! Hört doch mal, guck doch mal! Oh, Ihr Computer nervt, Jonas. Schalten Sie ihn ab. Augenblick mal. Da war ich zum Beispiel, das muss jetzt so ungefähr 3,5 Jahre her sein, im wilden Kusbekistan. Eine richtige Todestour, das kann ich Ihnen sagen. Oder die Sache mit dem Schlachthaus in Costa Guana. Südamerika, wissen Sie, und... Was war denn Ihr bisher aufregendster Fall, Herr Janos? Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich waren Sie alle aufregend. Alle meine 32 Fälle. Nennen Sie uns doch einfach einen oder zwei. Megastar vielleicht. Oder mein Trip in die Strafkolonie. Inselklau, Westkorn, Kopfjäger... Jonas, glaube ich dir aufs Wort. Ja, sie hat sie geklaut und geht damit im Holo hausieren, dieser... Janos. Nein, so heißt er nicht, ganz bestimmt nicht. Janos, nur Janos, der letzte Detektiv. Alles geklaut, alles Pseudo. Dieser sogenannte Janos hat also jetzt meine Erinnerungen. Vermutlich ist er auch der Kunde im Memory Center, der sich so für Privatdetektive interessiert. Findest du, dass er mir ähnlich sieht, Sam? Ja, bei genauem Hinsehen kommt er mir irgendwie bekannt vor. Überhaupt nicht. Sie sehen viel besser aus, Jonas. Danke. Wir sollten uns diesen Hochstapler vorknöpfen. Indeed, Sir. And how? Haben Herr Meisterdetektiv already einen Meisterplan? Über die Holostation. Wir gehen hin, kriegen raus, wie der Kerl wirklich heißt, wo er wohnt. Wäre es nicht besser in der Professor Sauerbier-Klinik? Das hat Zeit, Jasmin. Erst zu Network. Aber doch nicht sofort, Jonas. Hört, hört. Wo sie recht hat, hat sie recht. Nichts überstürzen, sagt der weise Bosequo. Immer mit der Ruhe, eins nach dem anderen und eine nach der anderen. Eile mit Weile, was du heute kannst besorgen. Nein, nein, das passt nicht. Ja, finde ich auch. Vorschlag zur Güte. Suchen wir zunächst euer gnadenfeudalen Palazzo auf, zwecks Aufrüstung. Neurofreezer und Laserstrahler dürften inzwischen wieder vollgeladen sein. Und dann sollen sie nur kommen, Todesschwadron, Memory-Clauer, falsche Detektive. Wir werden ihnen den Marsch blasen. Darauf ein Stroh rum. Davon wird man strohdumm. Vor der Tür zu meinem Büro-Apartment stand eine Frau. Nicht ganz so schön wie Jasmin, nicht ganz so schlank, nicht ganz so jung, aber doch sehr ansehnlich. Sie wartete auf Jonas. Ich brauche dringend einen Detektiv, weil ich nämlich ganz plötzlich mein Gedächtnis verloren habe. Sie auch? Das ist ja eine richtige Epidemie. Darf ich eintreten? Wollen wir Sie reinlassen, Sam? Sie ist es, Genosse. Sie ist wer? Die mysteriöse Warnerin am Fon. Die mit dem Zettel. Bist du sicher, Sam? Hat Sam ein voll integriertes sonografisches Vox-Ident-Programm oder hat er nicht? Oder wie, oder was, oder doch? Er hat das Programm. Und recht hat er sowieso. Der Fall wurde immer undurchsichtiger. Ich bot der Besucherin meinen Schreibtischstuhl an. Auf dem Kundensessel hatte Jasmin Platz genommen. Die beiden Frauen musterten sich flüchtig. Sie kannten sich. Überraschung. Was fällt Ihnen ein, Ines? Habe ich Ihnen gesagt, Sie sollen hierher kommen? Nein, Dr. Lamour, aber... Sie wollen mir nur helfen, nehme ich an. Absolut unnötig. Mit Jonas werde ich ganz allein fertig. Der frisst mir aus der Hand. Aber wo Sie nun schon einmal hier sind, können Sie sich nützlich machen. Hände hoch, Jonas. Jasmin hatte einen kleinen Laserstrahler aus der Tasche gezogen. Ein Spielzeug, aber fast so gefährlich wie die große Ausführung. Vor allem aus nächster Nähe. Jasmin zielte auf Jonas. Der nahm brav die Hände hoch und wunderte sich. Sie sind auf dem falschen Dampfer, Jasmin. Im Reservat hätten Sie den Laser benutzen sollen gegen die Todesschwadronen. Nicht hier, nicht gegen Jonas. Ich bin auf Ihrer Seite. Wenn Sie sich dann nur nicht irren. Ines, er hat eine Waffe, eine Keckler und Hoch in der Jackentasche. Nehmen Sie sie ihm weg. Seien Sie vorsichtig. Eigentlich ist es mir gar nicht recht, dass ich Jonas nun doch selbst erledigen muss, eigenhändig. Aber was bleibt mir übrig? Die Todesschwadron hat gleich zweimal versagt. Also muss ich ran, reinen Tisch machen. Schließlich haben wir einen eindeutigen Vertrag mit unserem Auftraggeber. Ines, was tun Sie? Weg mit der MP, geben Sie sie mir. Nein, Dr. Lamour. Sie drehen Ihren Laser um und geben ihn Jonas in die Hand. Langsam. Sind Sie verrückt geworden? Im Gegenteil. Ich bin zu Verstand gekommen. Memory Claw ist eine Sache, aber Mord? Jetzt ist mir einiges klar. Sie haben ihn aus der Klinik gelassen. Habe ich. Sagen Sie mal, Jonas, gibt's hier sowas wie einen Strick oder Biofesseln? Der gute Detektiv ist auf alle Eventualitäten vorbereitet. Mehr oder weniger. Jasmin wurde gefesselt, geknebelt, auf meinem Bett abgelegt und zugedeckt. Was mit ihr geschehen sollte, würde sich Jonas später überlegen. Vorher musste er sich sein Gedächtnis zurückholen. Mit Ines Hilfe. Sie war die weiße Dame im Spiel. Bisher war ich blind auf dem Feld herumgeirrt. Ines erklärte mir die Regeln. Und machte mir klar, wer noch mitspielte. Die schwarze Dame zum Beispiel. Alias Dr. Jasmin Lamour. Oberärztin an der Professor Sauerbier Klinik, neurologische Abteilung, wo sie sich ein einträgliches Nebengeschäft aufgebaut hatte. Memory Claw. Alles, was sie brauchte, war da. Die Apparate, interessante Patienten und eine tüchtige technische Assistentin namens Ines. Ines Sikorski. Das Geschäft lief gut und reibungslos. Bis eines Tages dieser Schellack auftauchte. Was für ein Lack? Wenzel R. Schellack? Ja, so heißt er. Aha, Sam wusste doch, dass er den Kerl kannte. Welchen Kerl, Sammy? Oh Mann, den im Holo, den Janos, den falschen Jonas. Und woher kennst du den, Sam? Ei, ihr kennt ihn gleichfalls, Herr Reichsbischof. Doch leider wisst ihr es nicht mehr. So lasst euch dann berichten. Wenzel Romuald Schellack ist ein Nichtsnutz, dumm, dusselig, faul und feige. Doch reich, da er geerbt durch seine Väter Mühen. Indessen... Fasse dich kurz, sagt der weise Bosequo. Ach, der war das? Sam dachte, das war der weise Bosequo. Sam, Schellack. Ich heiß nicht Schellack. Naja, aber selbiger sah vor 3 Jahren Jonas im Holo. Als unfreiwilligen Star in einer großen Privatdetektivoper. Hurray, hurray, hurray. Ja, Sir, Fall-Megastar. Nicht erinnerlich, ich weiß schon. So angetan war er vom Geschauten, dass ihn der glühende Wunsch ergriff, selbst und persönlich privat zu detektivieren. Zu detektivieren? Oder sagt man zu privat detektivieren? Weder noch. Er wollte also Privatdetektiv werden, dieser Schellack, und? Und, ja, und so kontaktete er denn Jonas. Nur Jonas, den weithin, wenn nicht gar allseits bekannten und beliebten letzten Detektiv, um diesem, man höre und staune, eine Partnerschaft zu offerieren. Ach, und was habe ich gemacht? Ihn vor die Tür gesetzt. Aber 8-kantig. Ach, was? 9-kantig, 10-kantig, 11-kantig, 12-kantig, 13-kantig. Das war also vor 3 Jahren. Jetzt hatte Schellack meine Fälle und trat damit im Holo auf, als Janos, der letzte Detektiv. Wie das, fragte sich Jonas, und Ines gab ihm Antwort. Schellack hatte sich mit Dr. Lamour in Verbindung gesetzt, der Memory-Klauerin, und ihr den Auftrag gegeben, Jonas die interessantesten Fälle aus dem Kopf zu ziehen. Für Schellack. Lamour lockte Jonas in ihre Klinik, als angebliche Klientin, betäubte ihn, entzog ihm seine Erinnerungen. Übertrug sie auf eine Memory-CD, mit welcher sie sich sogleich zu Schellack begab. Jonas blieb in der Klinik zurück, gedächtnis- und bewusstlos. Nach ihrer Rückkehr wollte Lamour ihm die Todesspritze setzen, darauf hatte Schellack bestanden. Er wollte nicht nur der Letzte, er wollte auch der einzige Detektiv in Babylon sein. Aber als Lamour wieder in die Klinik kam, war Jonas verschwunden. Ich war das, Jonas. Ich habe sie auf ihrer Bahre in eine Ambulanz gerollt und sie vor ihrem Haus abgeladen. Mit einem Zettel in der Tasche. Nett von Ihnen, Ines. Warum haben Sie mich gerettet? Oh mein Gott, warum? Weil ich bei einem Mord nicht mitmachen wollte. Und außerdem sind Sie mir sympathisch. Ihr Job, ihr Leben, ihre Art, finde ich gut. In Ordnung. Sie war mir auch sympathisch. Sicher, I ist nicht J, aber dicht daneben, immerhin. Als Lamour zurückkam, stellte Ines sich dumm. Nach ihrem Testanruf am Morgen wusste Lamour, Jonas war in seinem Büroapartment. Sie war verunsichert und gab den Auftrag, Jonas zu töten, weiter. An die Experten von der Todesschwadron. Den Rest kenne ich. Ich bin Ihnen dankbar, Ines. Es war mir ein Vergnügen, Jonas. Mein Gedächtnis muss ich mir also von Shellac holen. Wenn Sie wollen, komme ich mit. Von Shellac holen spricht sich leicht und tut sich schwer. So einfach kann man ihn nicht besuchen, den Herrn Shellac. So, wo wohnt er denn? Schwanensee. Na, wo im Haus die Feinen pinkeln. No es correcto, correctur. Wo die feinen Pinkel hausen, zum Bleistift Herr Sesam, Fall Niemandsland. Professor Morell, Fall Westfront, Ex-Holoclown Coburg, Fall Weihnachtsmärchen. Etc., aber warum ist es so schwierig, ihn am Schwanensee zu besuchen? Weil derselbe nicht am Schwanensee wohnt, wie die genannten Herrschaften, sondern im Schwanensee. Auf seiner Yacht, Montecito heißt die. Nach Raymond Chandler selig, welch Sakrileg. An Bord lässt Shellac nur, wen er sehen will, nach Voranmeldung. Doch bei seinen Macken wäre er zu packen. Schlag nach Balchendla, bei dem steht was drin, Fiddle-Diddle-Bums. Gute Idee. Sam besorgte Shellacs persönliche Phonnummer. Jonas instruierte Ines. Die rief an und sagte, was sie sagen sollte. Ihre Nummer habe ich von Network, der Holostation. Sie sind doch der Detektiv Janos? Janos, nur Janos. Der letzte Detektiv, jawohl, der bin ich. Ich brauche nämlich einen Detektiv. Ganz dringend, wissen Sie, mein Bruder, der... Sagen Sie mir doch erst einmal, wer Sie sind. Oh, natürlich. Ich heiße Quest Wanderley, mit Bindestrich. Orphame Quest Wanderley. Ja, wunderbar. Chandler und Hammett. Sie wollen mich engagieren? Ja, vielleicht, wenn es nicht zu teuer ist. Für Sie umsonst, meine liebe Orphame Quest Wanderley. Kommen Sie in mein Büro, am besten gleich. Ja? Ist es nicht zu spät? Ein Detektiv ist immer im Dienst. Sie wissen, wie Sie mich erreichen? Nein. Also, passen Sie auf. Drei Stunden später, Mitternacht. Hell erleuchtete Villen spiegeln sich im dunklen Schwanensee. Ein strahlend weißer Kranz. Genau in der Mitte die Yacht Montecito. Die elektronischen Sicherungen sind abgeschaltet. Eine Besucherin ist bei Shellac, alias Janos. In dem Büro, das er sich auf der Yacht eingerichtet hat, neben dem Salon, im Heck. Unter dem Fenster liegt das Boot, das die Besucherin gebracht hat. Der Ruderknecht zieht die maritime Livree aus und enthüllt sich als Jonas. Im schwarzen Kampfanzug aus dem Antarktischen Krieg. An sich trägt er ein ganzes Arsenal. Laserstrahler, Neurofreezer, kurz EPI, und Magnetopads an Händen und Füßen. Damit steigt er die Außenwand der Yacht hoch. Unhörbar. Am Fenster macht er Halt. Und späht in ein Detektivbüro, wie aus einem alten Film. Noir. Nostalgisch. Verschwunden ist er, mein Bruder Jonas. Und sein Gedächtnis hat er auch noch verloren. Jonas? Natürlich. Helfen Sie mir, Herr Janus. Finden Sie ihn, bitte. Beruhigen Sie sich, trinken Sie einen Schluck. Was hältst du von dir, Sir? Und von Ihrer Geschichte? Höchst unglaubwürdig, Herr. Äußerst Na, das verdächtig. Ist ja ein Ding. Sieh dir das mal an, Sammy. Hier gibt's nicht nur noch einen letzten Detektiv. Hier gibt's auch noch einen Sammy. So, und jetzt sagen Sie mir die Wahrheit, Frau Quest Wanderley. Oder wie immer Sie wirklich heißen. Bridget O'Shaughnessy vielleicht? Was wollen Sie von mir? Wer schickt Sie? Ich verstehe nicht. Drehen Sie sich nicht raus. Mein Computer hat Sie entlarvt. Nicht umsonst heißt er Salomo. Kurz Sal. Bruder von dir, Sammy. Oder? Sowas akzeptiert Sam nicht mal als Stiefvetter vierten Grades. Salomo. Ausschuss, Schrott. Da am Fenster. Was war das? Nichts weiter. Nur Jonas. Der letzte Detektiv, der echte. Und Sam, sein Supercomputer. Erzittert, ihr Schurken. Bleiben Sie ganz still stehen, Shellac. Sonst muss ich Sie neurofreezen. Xell, tu doch was. Hilf mir. Jawohl, Herr. Mal sehen, mal überlegen. Xell sah fast aus wie Sam. Ein kleiner Blechkasten mit Löchern und Knubbeln. Er lag auf dem altmodischen Holzschreibtisch und gab sich redlich Mühe. Sam rollte um ihn herum. Cell hatte keine Räder und musste stillhalten. Wir anderen sahen dem Duell der Computer zu. Schellack notgedrungen. Ines und Jonas mit Vergnügen. Na los, Kumpel, zeig mal was. Was kannst du eigentlich? Sei, kann sprechen. Sprechen nennst du das? Bei detaillierter Begutachtung der Situation unter Einbeziehung aller relevanter Faktoren ergibt sich unabweisbar folgendes Resultat. In jedem rechten Winkel ist die Summe der dreieckigen Katheder genauso groß wie die Hypothese. Quod erat demonstrandibum. Das ist Sprechen, mein Lieber. Kannst du ein Gedicht aufsagen? Ja, wo, ei, ja, wo, bei, ja, was, rätschelt im Stroh, das sieht. Gefährlich ist's, am Wein zu lecken, verderblich ist ein hohler Zahn, jedoch der Schröckelst oder Schröcken, das ist ein Mensch, wenn er ihn kann. Das ist ein Gedicht. Naja, kannst du singen? Händchen klein. Wird den harten Detektiv, der gern in fremden Betten schief. Er war doch nicht alleine. War ich das, Sam? Hab ich dir Wirtinnenverse beigebracht? In seinem Kurzgefragt Neumann etwa auch? Ein dreifach hoch, ein dreifach hoch. Das reicht, Sam. Hey, du, Sal, schlaf nicht ein. Kannst du hexen? Hexen? Abacadabra, hokus pokus, fidibus virus, fei, minste Bein. Ja, so, und jetzt sag was. Ein Computerstotterer. Kannst du ausländisch? Kannst du Inlineskaten? Kannst du fliegen? Kannst du strecken? Kannst du russeln? Kannst du ficken? Lalala. Kannst du tanzen, Johanna? Hast du Möhrchen? Durchgeknallt. Totalschaden. 8, 9, aus. Sieger durch K.O. Computer Samuel, genannt Champion Sam, der Schrecken aller Übeltäter. Und ihrer Computer. Danke, vielen Dank. Und jetzt zu Ihnen, Schellack. Mein Gedächtnis. Geben Sie mir die Memory-CD. Ich kann nicht. So, das ist ein Laserstrahler, Schellack. Der macht Löcher durch Ihren Bauch, durch Ihren Kopf. Geben Sie mir die CD. Ich kann nicht, wirklich nicht. Ich habe sie nach dem Einspielen vernichtet, damit ich der einzige letzte Detektiv bleibe, was auch passiert. Und das war ein Unikat, ein absolutes Einzelstück. Darauf hatte ich allergrößten Wert gelegt. Machen Sie, was Sie wollen. Bringen Sie mich um. Ihre Erinnerung kriegen Sie nie wieder. Eine Chance haben Sie noch, Jonas. Von besonders interessanten Memory-CDs zieht Dr. Lamour manchmal Kopien für Ihre Privatsammlung. Und wo ist die? In Ihrem Schrank, in der Klinik. Dann sehen wir doch mal nach. Und was machen wir mit Schellack? Den nehmen wir mit. Oh nein, nicht mit mir. Ich bleibe hier, was auch passiert. Neurofreezer. Macht steif und stumm für eine gewisse Zeit. Wir brachen auf. Mit dem Boot ans Ufer und weiter in Schellacks feudalem E-Mobil. Den Schlüssel hatte er in der Tasche, sehr aufmerksam. In der Klinik kam Schellack allmählich wieder zu sich. Ines passte auf ihn auf, während Jonas die Diskothek der Jasmin Lamour durchsah. Und schließlich seine Memory-CD entdeckte. Heureka, würde Sammy sagen. Halleluja, hurra. Ich spielte mir die Scheibe ins Hirn. Einige Sekunden Verwirrung, Desorientierung. Dann war Jonas wieder Jonas. Komplett. Mit seinen Fällen, seinen Erfahrungen. Sogar meine Smith & Wesson fand ich wieder. Auch im Schrank. Das war's. Fall Blackout abgeschlossen. Augenblick. Noch nicht ganz. Es kann nur einen geben. Einen letzten Detektiv? Natürlich. Schellack ist das Problem. Er hat meine Fälle in seinem hässlichen Schädel und hält sich für eine Art Jonas. Das geht nicht. Man könnte ihm die gestohlenen Erinnerungen abzapfen. Aber das dauert. Kompliziert ist es auch. Und dann? Wir übergeben ihn der Polizei. Er kauft sich los und ist gleich wieder hinter mir her und meinem Gedächtnis. Nie wieder. Bestimmt nicht. Ich glaube Ihnen kein Wort, Schellack. Und wenn Sie ihn erschießen, Jonas? Nicht doch! Würde Ihnen nur recht geschehen. Ein aber... Vorschlag, Chef. Ah, Champion Sam gibt uns die Ehre. Ist dir langweilig? Hast du deinen Triumph genug ausgekostet? Wahrlich, geliebte Mitchristen, ist es denn nicht mit den Menschen als wie mit den Computern? Siehe, hier ist ein Mensch, Ekelhomo, ein Bösewicht. Mord gibt er in Auftrag, geraubte Erinnerungen hortet er in seinem Hirn. Und siehe, hier ist ein wohlbestalltes Archiv vielfältigster Memory-CDs. Lasset uns eine Lehre ziehen aus der hochverdienten Abstrafung eines gewissen Computers. Cell war sein unschöner Name. Und lasset uns an seinem Herrn desgleichen tun. Du meinst, wir spielen ihm eine Menge Memory-CDs ein, eine nach der anderen. Bis, dass er durchdreht. Amen. Nein! Doch. Wir schnallten Shellac fest und füllten sein Hirn mit Erinnerungen. Was uns gerade in die Finger kam. Zombies, Söldner, Callgirls, Spione, Chirurgen, Testpiloten, Kannibalen, Transsexuelle, Henker und so weiter. Bis sein Hirn überlief und explodierte. Totale Memory-Überfütterung. Mentaler Kurzschluss. Er hing im Stuhl, lallte, sabberte, stierte vor sich hin. Wir ließen ihn sitzen. Die Tür zu meinem Büroapartment stand offen. Kein gutes Zeichen. Innen war alles in Ordnung. Nur, dass auf meinem Bett eine tote Yasmin Lamour lag. Erschossen. Richtig durchsiebt. So viel Blut. Kleckert im Loch. Keckler und Hoch, die Todesschwadron war hier. Und hat die Gestalt auf dem Bett für Sie gehalten, Jonas? Apropos Bett. Poetische Gerechtigkeit nennt solches der Gebildete. Kripo? Brock? Chefinspektor Brock, wer spricht? Ihr bester Freund und Helfer. Jonas, und dabei hat der Tag so gut angefangen. Was ist? Auf meinem Bett liegt eine Leiche. Wieder mal, wie ist sie da hingekommen? Das ist eine lange Geschichte. Die werden Sie mir erzählen, Jonas, in allen Einzelheiten. Gleich sind wir bei Ihnen. Rühren Sie sich ja nicht von der Stelle. Lieber nicht. Jonas braucht eine Pause. Jonas muss sich erholen. Gehen wir zu mir. Ich gehe auch zu mir. Das war Blackout, eine Folge aus der Science-Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv von Michael Kose. Den Detektiv Jonas sprach Bodo Primus, seinen Supercomputer Sam Pea Augustinski. Außerdem hörten Sie Diana Körner, Dirk Galuba, Nikola Tiggeler, Jochen Striebeck, Tobias Lelle, Michael Tregor und andere. Ton und Technik Günter Hess und Christine Koller. Regieassistenz Holger Buck und Sigrid Fieber. Regie Werner Klein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1998. Redaktion Erwin Weigel.